tanzt er still auf dem Tisch, ich würz mit rotem Blut. Es ist noch warm, es ist noch frisch und es schmeckt so gut. Vier Paar Ohren frittiert in einer Schale nur zum Naschen für mein letztes Mal. Komm, ich stehe in edle Flaschen, ich schenke mir ein den reinen Wein. Auch er ist rot gespickt, hat mir der Tod geschickt. Auf meinem Teller liegt ein Stück Leber, habe selbst geschlachtet, habe das Opfer geschächtet, ausgenommen und eingefroren. Die Leber schmeckt köstlich, hat sich gar gut ernährt, lebte unabdinglich und hat den Alkohol verwehrt. Das Mahl, es schmeckt gar wunderbar. Ich fühle mich gar göttlich, der Tod, er schmeckt doch so nah. Alles ist so köstlich, jeden Abend verspeise ich einen Teil von ihm. Nur was tun, wenn er leer ist? Ich weiß nicht, was dann ist. Dann bekomme ich nie mehr, mehr von ihm. Sigh.